Ernährung. Bewusster Genuss oder ein Bewusstsein für die Speise. Die Quelle des Lebens würde uns Menschen eigentlich nicht bekannt sein. Was wir aber erkennen ist, dass wir uns dieses Leben erhalten können. Oh, das Leben hat eine eigene Güte. Es ist von einigem Wert für uns selbstständig. Alles an uns kann hungern. Alles an uns kann leiden. Deswegen erfahren wir in diesem Dasein neben dem Schönen davon auch manches Schreckliche. Wer nicht gut zu leben wissen würde, der wird das auch hinreichend quittiert bekommen. Als Mensch wird man in einer Konsumgesellschaft permanent zum Genuss aufgefordert. Alles ist darauf ausgerichtet, uns diesen zu verschönern. Doch welcher Nahrung bedürfen wir? Und wie ernährt man sich mit Zuhilfenahme von Nahrung, unserer Speise richtig? Ja, was haben wir und welcher Sache ermangeln wir unterdessen? Unter einem bewussten Ansatz kann man einen solchen verstehen, welcher die Dinge vollständig, aber in einer für uns verträglichen Weise aufzeigt. Dessen Darstellung des Gegebenen wird uns zuträglich sein können. Ein Genuss des Gegebenen wird da noch lange die Voraussetzung zu einer Ernährung sein, da es ohne eine Speisung keinen Selbsterhalt geben kann. Alleine nur der, welcher seine Kost erhalten hat, wird auch sich zu ernähren vermögen. Es ist also der Erhalt dieses Lebens einer Ernährung nachgeordnet. Eine solche beginnt mit dem Verkosten der Nahrungsmittel, endet aber keineswegs bei einem profanen zu sich nehmen einer Speise. Die Lebensmittel haben einen eigentlichen Geschmack an sich, dank welchem man diese klassifizieren kann. Auch hat jedes Lebensmittel einen besonderen Wert, welcher seine Verträglichkeit oder Unverträglichkeit für uns ausmacht. Manche Dinge stellen zudem auch gleich gar keinen Wert dafür dar, um sich mit diesen ernähren zu können. Ein Bewusstsein für die Speise sei nun der Beginn einer Ernährung von uns selbstständig. Schließlich haben wir nicht alleine nur einen Organismus zu versorgen, sondern wollen auch selbst mit der Nahrungsquelle, unserem Lebenserhalt in Verbindung stehen. Kommen wir doch einfach zu der Erkenntnis, dass der Moment der Speisung einer der wertvollsten dafür ist, um gesund und heil sein Dasein zu fristen. Bewusste Ernährung, also das Durchführen einer zu uns passenden Diät, wird dabei kein Schaden für den Genuss, aber allemal ein Zugewinn für unsere Gesundheit sein.